New World Payphones, Schlesisches Tor an Radio Apogee. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören zahlreiche Zigarettenkippen sowie einige hier an der Seite eines Fahrkartenautomates angebrachte Graffitis mit der Aufschrift NVA, Pets, Rosa und Suzuk oder sowas ähnliches, sowie einige Leute, die hier in der Nähe des Fahrkartenautomaten gebrauchte Tickets anbieten, beziehungsweise gebrauchte Tickets von den Fahrgästen entgegennehmen. Ansonsten, außer einem völlig mit Farbklecksen verschmierten Fernsprecher und einer Dame, die hier in einem Prospekt liest, sowie einer Bäckereiverkäuferin, die hier in unmittelbarer Nähe des Fernsprechgeräts in einer Bäckerei Brötchen und Kuchen verkauft, sowie zahlreichen Passanten, die hier die Treppen der U-Bahn-Station Schlesisches Tor herunterkommen, keine besonderen Vorkommnisse. Aber ja.